1 Live Infos mit Anna Driftmeier um 6 Uhr. Ministerpräsident Laschet gegen Dieselfahrverbote. Viertelfinale der Fußballfrauen wegen Starkregen erst heute und das Wetter erst trübe, später dann oft schöner. Das Wichtige ist, dass jetzt die Stickoxidwerte schnell sinken und das müssen wir erreichen ohne Dieselfahrverbote. NRW-Ministerpräsident Laschet ist gegen die Abschaffung von Dieselmotoren. Er sagte im WDR, der Diesel sei die Technik, die am meisten CO2 senkt. Wenn jetzt alle Menschen auf Ottomotoren, auf Benziner umsteigen, dann ist das für das Weltklima eine schädliche Entwicklung. Und deshalb muss es darum gehen, eine Zukunft zu entwickeln für den Diesel. Einen kompletten Umstieg auf Elektroautos findet Laschet offenbar nicht richtig, genau wie weite Teile der Bundesregierung. Bundeswirtschaftsministerin Zypries sieht dann zum Beispiel 1 Million Arbeitsplätze in der Autoindustrie in Gefahr. Messerangriff. In Hamburg versuchen Staatsanwaltschaft und Polizei weiter, die Hintergründe des Attentats aufzuklären. Innensenator Grote sagte, dass jetzt vor allem geklärt werden muss, ob die Behörden Hinweise auf den mutmaßlichen Täter ernst genug genommen haben. Gegen den 26-Jährigen wurde gestern Abend Haftbefehl erlassen, wegen des Verdachts auf Mord und fünffachen versuchten Mord. Anschlagsversuch. In Australien hat die Polizei offenbar einen Terroranschlag auf ein Flugzeug verhindert. Bei einer Razzia in Sydney wurden 4 Menschen festgenommen. Die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen wurden verstärkt. Regierungschef Turnbull sagte, Reisende könnten zwar fliegen, müssten aber mehr Zeit mitbringen. Zur Identität der Festgenommenen und zu den Hintergründen sagten die Behörden in Australien nichts. Frauenfußball-EM. Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark wird anders als geplant erst heute Mittag ausgetragen. Der Platz in Rotterdam stand gestern Abend wegen des starken Regens zu sehr unter Wasser. Trainerin Steffi Jones findet es richtig, dass die UEFA so entschieden hat. Ich bin froh drum, denn ich wollte auch kein Viertelfinale in so einer Wasserschlacht spielen. Die Spielerinnen hatten sich schon warm gemacht und mussten über eine Stunde warten, bis die Entscheidung zu verschieben fiel. 1 Live. Sektorwetter. Der Tag startet eher grau und teilweise auch mit Schauern und Gewittern. Ab dem Vormittag wird es aber schöner und es lässt sich oft die Sonne sehen. Später können aus Richtung Westen dann nochmal einzelne Schauer kommen. Es wird warm heute. In Wuppertal bis 24 Grad, in Gladbeck und Paderborn 25. Frechen und Aalen kommen auf 26 Grad. Stauschau. Bis jetzt ist alles frei. 1 Live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Euch einen schönen Sonntagmorgen. Versuchen wir mal zusammen wach zu werden. Mit Galantis für euch hier in 1 Live. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. This time I ain't gonna run away. stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. So I never swam, I never went boating, don't get how they are floating, and sometimes I get so scared of what I can't understand, but here I am next to you, the sky is more blue in my sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. When I make a wish to swim away with the fish, is it supposed to be this high all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song, but here I am next to you. Skies are blue in Malibu, next to you in Malibu, next to you. Miley Cyrus. Guten Morgen, Sektor. Es ist gleich 10 nach 6. 1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis. Wohnzimmer. Ich habe eine Brandblase von meinem Fidget Spinner. Aui. Wie hast du das denn geschafft? Meine Fingerkuppen sind voll sensibel. Deswegen mache ich ja auch nichts über Tastatur. Stimmt, Siri? Halt die Fresse. Auf jeden Fall sind Fidget Spinner mega gefährlich. Wie Bubbelfolie oder Softbälle. Hola, Jungs. Hi, Sie. Manuel, warum hustest du? Ich hab die Knopfzelle aus meinem LED-Fidget-Spinner verschluckt. Ich wusste gar nicht, dass du Motorrad fährst. Wie männlich. Stehst du auf Harley Davidson? Nee, eher auf James Blunt. Alter! Doch, ihr Gag-Reel, Zacker Braunschweig. Es riecht hier so nach verschmorter Haut. Entweder ist Dieter Bohlen hier durchgelaufen oder Manuel hat sich mit seinem Fidget-Spinner verletzt. Bingo, haben Sie auch einen? Na klar, und ich kann einen ganz besonderen Trick. Los geht's! Haha, guck mal, ich habe beide Hände frei. Können Sie bitte die Hose wieder hochziehen? Ha, Anfänger! Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de

drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat sack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I do it all again. Oh. Schlafen, fahr mal in Urlaub, aber ich soll auf die Straße. Sagt, fahr in Urlaub. Ja, okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund weiß nicht, wenn er bellt. Und alles ist gut, solange die auf RTL noch bisschen dümmer sind als du. Und ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, nur Beschwerden über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution. Du wirst mich enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, dann mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen Namensschwein. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und nein, ich war nie anti-alles, ich war immer anti ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie, ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werde ich irgendwann nicht hier. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider. Und ich male alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt. Und ich male alles schwarz. Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar. Und ich male alles schwarz. Die ganze Nacht besoffene Vollidioten mit Dienern in der Bar für 7 Euro die Stunde, aber schwarz. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Sektor, das ist Kraftklub. Schüsse in die Luft in 1 Live. Telefonstreiche klingt schon sehr 90er, kann aber tatsächlich auch 2017 noch so richtig Ärger machen. Zumindest, wenn russische Pranker den US-Energieminister ans Telefon kriegen. Die beiden Typen heißen Lexus und Vovan. Und der US-Minister hat geglaubt, er hätte den ukrainischen Ministerpräsidenten dran. Russland, USA und Ukraine ist halt auch so ein politisch ziemlich heikles Dreieck. Markus Sambal in Moskau. Wie lief dieser Prank denn ab? Also es war so, dass die beiden Russen da wohl sich irgendwie diese Nummer besorgt haben, haben dann angerufen in USA. Der Energieminister ist dann auch selbst dran gewesen. Und er hat offenbar 20 Minuten lang nicht gemerkt, dass er da nicht mit dem ukrainischen Regierungschef gesprochen hat, sondern mit diesen beiden russischen Scherzanrufern. Und das hört man schon am Anfang des Gesprächs. Hallo? Rick Perry, how are you, sir? Здравствуйте, рад вас слышать. Доброго дня. Good to hear you and we look forward to getting over there. Man hört also, einer spricht Russisch, einer Englisch. Da war wohl noch ein Dolmetscher dazwischen, den hat man dann rausgeschnitten. Es ist so, dass der Minister da keine großen Geheimnisse ausgeplaudert hat, aber der hat natürlich viel offener gesprochen, als er das tun würde, wenn er wüsste, dass er da mit Fremden spricht. Und so war das Ganze schon eine peinliche Sache, vor allen Dingen für den amerikanischen Minister. Wer sind die beiden Prankster? Also geht es da auch vor allen Dingen nur um diesen Prank oder auch um Politik? Es ist so eine Gratwanderung. Also die sind beide ziemlich bekannt hier im russischen Fernsehen, haben auch super beliebte Seiten im Netz, in denen sie dann diese Prank-Anrufe und diese ganzen Scherze einstellen. Die sehen sich selber als Prank-Journalisten und sie sind tatsächlich sehr politisch. Also sie haben alle möglichen Leute schon angerufen. Interessant ist, dass es eigentlich nie auf Kosten Russlands geht oder von Präsident Putin. Es geht meist um die Ukrainer, meist um Amerikaner, die da bloßgestellt werden. Und es fragen sich natürlich auch viele, wie kommen die eigentlich an diese Nummern und an die Kontakte. Normalerweise läuft sowas ja über Vorzimmer, Sekretariate, die das irgendwie abstimmen. Irgendwie schaffen sie es immer wieder, auch an die höchsten Leute zu kommen. Und mancher sagt, na, vielleicht haben die Kontakte in den Kreml oder zum Geheimdienst. Du hast gerade schon gesagt, das war nicht das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben. Wen hatten die denn noch an der Strippe? Also sie haben es vor allen Dingen auf Politiker abgesehen, die wichtige Rolle zu der Zeit international gespielt haben. Sie hatten den NATO-Chef Stoltenberg schon mal am Telefon, sagen sie. Sie haben auch den türkischen Präsidenten Erdogan wohl schon mal erwischt, sagen sie selbst. Das hat der nie bestätigt und behauptet, das hätte er nie gekriegt, diesen Anruf. Und so richtig bekannt geworden ist vor 2 Jahren international auch ein Anruf bei Elton John. Da haben sie sich als Putin und dessen Sprecher ausgegeben und haben mit Elton John darüber gesprochen, dass man doch mal über die Lage der Schwulen und Lesben in Russland reden könne. Ein großes Anliegen von Elton John, eine sehr ernste Geschichte, gerade in Russland, wo die Homophobie groß ist. Und auch das war im Prinzip ein Scherz, das wurde später dann aufgeklärt, aber zeigt, dass sie eben auch vor keinem Thema Halt machen und dass es ihnen am Ende vor allen Dingen darum geht, dass Leute reingelegt und bloßgestellt werden. 2 Russen haben den US-Energieminister geprankt und sich als ukrainischen Ministerpräsidenten ausgegeben. Die ganze Geschichte hatte für euch Markus Sambale in Moskau. Quavo. You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D, now I'm free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping like. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, oh, yeah. Baby, oh. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. You, yeah, you swept me off my feet. You know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now it's just you and me and you don't care about where I've been. You know I used to be in 1D, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 kiss me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know. If you bout to seal, better drive slow. She know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the honcho. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that crown for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah. It's live. Fetteste Zeltparty im Sektor. Eins live präsentiert. Zeltfestival Ruhr 2017. Richtig geil. Mega geil, mega geil. Every minute and every hour I miss you, I miss you, I miss you more. 18. August bis 3. September. Chemnader See, Bochum. Und du bist nur ein Hologramm. Live dabei, Joy Denalani. Ich freue mich schon total auf euch. Placebo. Wir freuen uns. Basti. Ich liebe diese Band so. 257ers. Wir sind die 257ers, kommt vorbei. Und der Dennis. Ich geh kaputt. Zeltfestival Ruhe. Präsentiert von... Ich kann das nicht. Doch Dennis, versuch's nochmal. Präsentiert von den Ottos von 1Live. 1Live. Stauschau. Um 6:30 sind alle Straßen im Sektor noch frei. Wie langweilig. Ja, total. 1Live. Mit Maike Greine. Guten Morgen, Sektor. Ich hoffe, ihr seid besser mit Kaffee und Brötchen versorgt als ich hier heute Morgen. Ich muss zugeben, ich habe mich in den letzten Tagen nicht drum kümmern können, gescheit einzukaufen. Deswegen gibt es bei mir gerade zum Frühstück Reste essen vom indischen Lieferdienst von gestern Abend.

Yet there's oh so much that you deserve. There's nothing to say, nothing to do. I'm nothing to give. I must live without you. You know we head in separate ways, and it feels like I am just too close to love. Damit ihr euch an das wahre Drama erinnert, hier morgens um 6.38 Uhr. 6 Wochen kein Bahnverkehr wegen Arbeiten am Schienennetz. Das ist die Realität für Wuppertal und sie sind völlig abgeschlossen von der Außenwelt. 1 Live. Final Destination Wuppertal. Wuppertal. Maggie, wieso fahren die Menschen mit der Schwebebahn hin und her? Rick, das erinnert die Wuppertaler an ihr früheres Leben, als noch Züge kamen. Oh mein Gott, da ist einer aus der Gondel gesprungen. Immer wieder wollen welche durch die Wupper nach Leichlingen schwimmen, um ihre Mutter zu besuchen. Ich kann das nicht mit ansehen. Auf zum Bahnhof! Ha, ha. Ach so, ja, blöd. Final Destination Wuppertal. 1 Live. Give it. fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches flows is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge, Junge. Und wie du wieder deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert. Wäre das nicht für dich eine eigene Praxis, Junge? Und wie du wieder Sektor. Willst du, dass wir sterben? Nein, das wollen wir nicht. Wach werden sollt ihr. Lass uns nochmal zurückdenken. Nach Weeze. 80.000 Leute waren da am letzten Wochenende beim Peruka-Will dabei. Ich bin immer noch ein bisschen traurig. Ich habe es nicht geschafft. Ich saß hier morgens, sondern es ist keine gute Idee, nochmal ordentlich abzugehen. Aber es gibt ja so tolle Leute hier wie unseren Kollegen JC Zeller, der nochmal mit seinen DJ-Kollegen das Perucaville ordentlich abfeiert. Hat er gestern Abend gemacht in 1Live Moving. Und wenn du ein bisschen was davon nochmal mitbekommen wollt, vom Perucaville, vom feinsten EDM oder euch einfach ein bisschen durch den Sonntag raven möchtet, dann checkt doch mal auf 1Live.de unsere 1Live DJ-Sessions aus. Da gab es ja jetzt ein Perucaville-Spezial und dann kriegt ihr nochmal ein bisschen was mit von diesem Gefühl. Und jetzt für euch hier heute Morgen um 6.46 Uhr auch noch mal einer, der da auch aufgelegt hat. Martin Solveig und mit Alma zusammen aus Stars hier in 1Live. Neu für den Sektor. Martin Solveig featuring Alma. 1Live. We are stars, we are one. We light up the night like a black sun. We all shine, we are chrome. And we are shimmering. Turn on, turn on. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. live. Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. Drake, Passion Fruit in 1 Live. Guten Morgen, Sektor. Wir haben 7:04. Wenn ihr gerade irgendwie noch euer Notebook vom gestern Abend vom Binge-Watching am Bett liegen habt, nehmt ihn mal, öffnet eine Internetseite und drückt dann mal F12 zum Beispiel auf 1live.de oder sonst wo, und dann öffnet sich ein Quellcode. Und weil man in diesem Quellcode ganz gut rumfuschen kann, ist ein 18-Jähriger jetzt in Budapest verhaftet worden. Und völlig zu Unrecht, sagen die Leute in der Stadt. Was da los war, das hört er gleich in der nächsten Stunde hier in 1 Live. Und von den Infos für euch noch Shawn Mendes. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and stop.